Das sind unsere Schlagzeilen. Falscher Mitarbeiter der Stadt Nienburg bestiehlt Senioren, BBS-Halle nur Notlösung und Haßbergen empfängt den ASC. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Die Touristeninformation der Mittelweser Touristik GmbH in Nienburg-Weser ist vor kurzem als eine der ersten barrierefreien Betriebe in Niedersachsen ausgezeichnet worden. Nienburg geht somit als gutes Beispiel für den barrierefreien Tourismus voran. Dieser soll in Niedersachsen noch weiter ausgebaut werden. Seit rund 2 Wochen nutzt der Landkreis Nienburg die Sporthalle der berufsbildenden Schulen als Erstaufnahmelager für Flüchtlinge. Für die Verpflegung hat das Deutsche Rote Kreuz vor der Halle ein Zelt aufbauen müssen. Mit der Halle sei jedoch keine finale Lösung gefunden, so Geschäftsführer Martin Krone. Es ist eben eine Notlösung und für diese Zwecke ist sie natürlich geeignet. Sie ist beheizt und erfüllt ihren Zweck. Auf Dauer ist das natürlich keine Lösung. Da wird man sehen, was die Zeit bringt. Natürlich weiß ich, dass man sich Gedanken macht über eine Folgelösung. Dazu kann ich allerdings nicht sagen. Wir vom Roten Kreuz sind ja nur der Betreiber dieser Einrichtung und müssen sehen, was sich dort in den nächsten Tagen ergibt. Ein falscher Mitarbeiter der Stadt Nienburg hat es auf Senioren abgesehen. Seit einigen Wochen versucht er von älteren Bewohnern in Langendamm Strafzahlungen einzutreiben. Der Mann sucht seine Opfer zu Hause auf und fordert dann Bargeld von ihnen. Die Polizei Nienburg ruft dazu auf, niemanden ins Haus zu lassen und auf keinen Fall Geld an der Tür zu bezahlen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga reist Tabellenführer Münchenhagen zum Auswärtsspiel nach Nenndorf. Nenndorf selber ist aktuell Tabellenletzter, der VfL bisher ohne Punktverlust. Erster Verfolger ist der zweitplatzierte TSV Eistrup. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Klein trifft auf den SV GW Stöckse. Zuletzt mit 2 Siegen am Stück konnte sich der Aufsteiger Rodewald im Tabellenkeller ordentlich Luft verschaffen. Nun geht es für Trainer Falk Wölke und sein Team zu Seppenhausen-Balge. Der ASC Nienburg muss nach Haßbergen, Intercomata Nienburg trifft auf Kreuzkrug-Hundesdorf, Liebenau empfängt Steilberg, Lockholm trifft auf Lese und Husum spielt gegen Riburg. Anpfiff aller Partien ist Sonntag um 14 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.